an einem grauen Novembertag. Die alten Filme, die ich immer noch mag. Meine Brille beschlägt sich, eine Ente quakt. Ich tritt auf altes Laub vom vergangenen Jahr. Lass und du sagst, dass ich immer noch nicht das Fenster aufgemacht hab. Lass und du sagst, dass ich immer noch nicht das Fenster aufgemacht hab. Lass und du sagst, pass auf dich auf, sonst erkältest du dich noch. Ich kriege Lust auf Eis und denk, wir sind Sommer. Du lachst und du sagst, dass ich immer noch nicht den Fernseher ausgemacht hab. Du lachst und du sagst, dass ich immer noch nicht den Fernseher ausgemacht hab. Du lachst und du sagst, deine Augen sind schlecht, die Brille nimmst dir nicht zu. Ich weiß, dass ich sie vergesse.